mein Pulthaus hier das vortragen, weil ich glaube, dass man von hier aus eine bessere Akustik hat als da unten mit dem Handmikrofon. Dann kann man eventuell noch die Tür zumachen, wenn das möglich ist. Also ich möchte kurz noch eingehen auf die Vorträge von gestern Abend. Ich fand diese Vorträge also sehr interessant, weil sie meines Erachtens nach unsere Konferenz und ihr Hauptthema, nämlich eine Ökonomie der Übergangsgesellschaft, darstellen oder diskutieren zu wollen, eigentlich in Frage gestellt haben. Und sie haben also Aussagen zu den Sozialismen, die bisher gescheitert sind, getroffen, die ich zum Teil für also nicht richtig halte. Insbesondere Rüdiger Matz, der leider heute hier nicht da ist, hat also vorgetragen, dass er eine Ökonomie einer Übergangsgesellschaft, überhaupt eine Übergangsgesellschaft, für völlig überflüssig hält, weil seiner Meinung nach anscheinend also ein gesellschaftlicher Umsturz nach althergebrachter Methode auch in Zukunft noch zu erwarten ist und diese Gesellschaft dann unbedingt ohne Wertformen und ohne Marktwirtschaft aufgebaut werden muss. Und ich bin also dieser Ansicht nicht. Ich halte das Scheitern der Sozialismen zwar für historisch bedingt, auch durch ihre Entwicklung und ihren Entwicklungsstand, aber ich denke, dass das Hauptproblem des Scheiterns dieser Gesellschaften und dieser Gesellschaftsmodelle bisher war, dass sie den Zusammenhang von Marktwirtschaft und direktgesellschaftlichen Strukturen bzw. Planmäßigkeit, dass sie diesen Zusammenhang nicht in den Griff bekommen haben, bzw. die Konstrukte, besonders im Realsozialismus, die man entwickelt hat, mit einer harmonischen, integrierten Struktur und einer Unterordnung der Marktelemente, dass die halt nicht funktioniert haben und dass die Gesellschaften hauptsächlich daran gescheitert sind. Und deswegen möchte ich heute also etwas Grundsätzliches zum Verhältnis von Marktwirtschaft und Planmäßigkeit und direktgesellschaftlichen Elementen sagen, was sich auch indirekt bezieht, also auf die Vorträge, die von Stefan Krüger und auch von Rüdiger Wilke gekommen sind, die versucht haben, das von ihren Positionen aus darzustellen. Ich denke, dass eine gesellschaftliche Vermittlung in allen Gesellschaftsordnungen geben muss, dass die wichtigsten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der Menschen, also aber wie in der jetzigen Gesellschaft, von sachlichen Formen, Wertformen wie dem Geld zum Beispiel, also durch einen gegenständlichen Mechanismus eigendynamisch reguliert werden und nicht von den Menschen selbst bestimmt und gesteuert werden, ist eine weitgehend unhinterfragte Tatsache. Eine Welt ohne Geld ist für die meisten Menschen nicht vorstellbar. Dass unser gesellschaftlicher Zusammenhang nicht direkt von uns gestaltet, reguliert und gesteuert wird, sondern in seinem objektiven gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang unserem Willen äußerlich ist, ist für uns selbstverständlich. Wir sind in diese Umstände geboren und in ihnen aufgewachsen. Diejenigen, die befürchten, dass mit der Abschaffung und Auflösung der Wert- und Geldformen Chaos und Anarchie ausbrechen oder vorindustrielle Zustände wieder Einzug halten, wir dann zu archaischen Gesellschaftsformen der Naturalwirtschaft zurückkehren, verdrängen, dass wir immer noch unter der Herrschaft von archaischen, verknöcherten Gesellschaftsformen stehen, die unseren Lebens- und Arbeitsprozess momentan domestizieren. Wir leben im 21. Jahrhundert in einer Marktwirtschaft, die vom Finanzmarkt dominiert wird und gesteuert wird, in einer Marktwirtschaft in ihrer vollen Ausprägung, die weder sozial noch sozialistisch ist, sondern einfach nur kapitalistisch, insbesondere nach dem Scheitern des sogenannten Realsozialismus. Das Konzept dieses ersten Versuchs der Ablösung des Kapitalismus, eine zentrale Planwirtschaft zu errichten, unter planmäßig bewusster Ausnutzung der wahre Geldbeziehung, so war der offizielle Terminus, ist gescheitert. Wenn wir bei einem erneuten Versuch der gesellschaftlichen Veränderung nicht analoge Fehler machen wollen, um wieder zu scheitern, sollten wir theoretische und praktische Schlussfolgerungen daraus ziehen. Der zentrale Punkt eines gesellschaftlichen Umbruchs ist meines Erachtens die Neuorganisation der gesellschaftlichen Arbeit. Dabei kann es nicht um eine harmonische Koexistenz gegensätzlicher Formen der gesellschaftlichen Arbeit gehen, sondern zumindest für die Periode einer Übergangsgesellschaft um die Kombination und Verbindung dieser antagonistischen Gesellschaftsformen mit der eindeutigen Perspektive, die alten Wertformen aufzulösen und die neuen direkten Gesellschaftsformen auf- und auszubauen, um ihnen die gesellschaftliche Dominanz zuzuweisen. In diesem Prozess, den ich als eine autonome Verschränkung von gegensätzlichen Gesellschaftsformen charakterisiere, ist es meines Erachtens nach von entscheidender Bedeutung, noch notwendige marktwirtschaftliche Mechanismen mit Planungsstrategien und Elementen direkter gesellschaftlicher Steuerung so zu verbinden, dass dabei zwar kein harmonisches Ganzes, aber doch ein funktionierendes Ganzes entsteht. Um dieses Zentralproblem einer Lösung zuzuführen, bedarf es nicht nur einer wissenschaftlichen Theorie, die Grundlage jeder bewussten Gesellschaftsgestaltung ist, sondern wir müssen noch auch die Frage beantworten, wie und mit welcher Zielperspektive Waren und Wertformen mit Formen der Planmäßigkeit und direkter gesellschaftlicher Steuerung verbunden werden müssen. In den Diskussionen und Konzepten zu einer Übergangsgesellschaft sollten wir die Marx'sche Schlussfolgerung, dass Sozialismus die Auflösung der Warenwirtschaft bedingt, nicht zu einem Dogma machen, aber wir sollten genauso wenig die Notwendigkeit der Auf- und Ablösung dieser alten Gesellschaftsformen in diesem Umbruch ausklammern. Denn wenn eine Übergangsgesellschaft in eine sozialistische Gesellschaftsordnung übergehen soll, dann kann dies nur in einem Prozess sukzessiver Auflösung und Ablösung alter Formen und dem Aufbau und Ausbau neuer Formen geschehen. Unter alten Formen verstehe ich Wert-, Geld- und Warenform, die in unserer Gesellschaftsordnung in einem eigendynamischen Prozess das Kapitalverhältnis erzeugen. Ein gesellschaftliches Zwangsverhältnis zur Produktion von Arbeitsprodukten als Waren, dessen Basis der sich selbst verwertende Wert ist. Für die Diskussion über die ökonomischen Grundlagen einer Übergangsgesellschaft als einen Prozess, der zur Aufhebung des Kapitalismus führen soll, ist es entscheidend festzuhalten, dass der Wert als die Basisbeziehung dieses Prozesses eine gesellschaftliche Beziehung von menschlichen Arbeitsprodukten ist. Der Wert macht Arbeitsprodukte zu Waren, zu gesellschaftlichen Dingen. Etwas Unsinnliches, Unmaterielles, nämlich eine Beziehung von Menschen, erhält eine gesellschaftliche Bedeutung, die durch eine Beziehung von Arbeitsprodukten als Waren repräsentiert wird. Neben ihrer sachlich-gegenständlichen Existenz als Gebrauchswerte zur individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigung sind diese Arbeitsprodukte als Waren zusätzlich noch Träger gesellschaftlicher Funktionen. Außerdem wirken sie, und das gilt immer nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehung, als ein gesellschaftliches Vermittlungsmedium, welches in diesen sachlich verknöcherten Wertformen eine Struktur ausbildet, die die gesamte Gesellschaft erfasst und dominiert. Diese Aussage gilt unter der Voraussetzung, dass die Wert- und Warenproduktion allgemeine und notwendige Form der Produktion ist und alle Bereiche der Gesellschaft erfasst. Diese Gesellschaftsstruktur wird von Menschen gemacht, aber in einem Vorgang, der sowohl unbewusste als auch bewusste Handlungen einschließt. Aus Wert mehr Wert zu machen, ist ein Zwangsgesetz des Handelns der Menschen in ihrer gesellschaftlichen Produktion und es ist in letzter Konsequenz der Endzweck dieser Produktionsform. Auch wenn dieser Prozess aus subjektiven Handlungen von Menschen hervorgeht, so entsteht durch ihn ein objektiver gesellschaftlicher Zusammenhang, der in weiten Teilen autoregulativ und eigendynamisch ist. Es bildet sich eine fraktale Struktur von adaptiven Formen aus, die sich zu einem selbstorganisatorischen System entwickelt, welches die Menschen in ihrem gesellschaftlichen Handeln bestimmt. Ich hebe die Eigenständigkeit dieses gegenständlichen gesellschaftlichen Struktur deshalb hervor, weil damit deutlich wird, dass diese in ihren objektiven gesellschaftlichen Zusammenhängen kein von Menschen kreiertes System darstellen, sondern in ihrer gesamtgesellschaftlichen Koordination naturwüchsig in einem eigendynamischen Prozess entstehen. Diese naturwüchsigen Gesellschaftsformen sind charakteristisch für das System der Warenproduktion und prägen es in allen Entwicklungsstadien und auf allen seinen Entwicklungsstufen, auch noch bei seiner Auflösung. Waren- und Wertformen sind naturwüchsig entstandene Gesellschaftsformen und sie verlieren diesen Charakter und diese Eigenschaft nicht, wenn man sie mit planarischen Elementen verbindet. Wir sollten dieser Tatsache große Beachtung schenken, wenn wir ihre Integration in und ihre Verbindung mit gesellschaftlichen Übergangssystemen diskutieren oder wenn wir sie mit Planungssystemen verbinden und kombinieren. Alle marktwirtschaftlichen Systeme, auch das einer sozialistischen Marktwirtschaft, werden von dieser naturwüchsigen und eigendynamischen Struktur geprägt. Es ist eine große Illusion zu glauben, dass man die marktwirtschaftlichen Strukturen zähmen, das heißt planen und regulieren oder gar domestizieren kann, um sie auf eine rein technische Vermittlung gesellschaftlicher Prozesse zu reduzieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich mich in dieser Frage, also was den Zusammenhang von Warenzirkulation und Warenproduktion in einer Übergangsgesellschaft also bedeutet, dass ich mich da zum Beispiel also von dem absetze, was Stefan Krüger vorhin dargelegt hat, weil ich den Zusammenhang anders sehe. Das organische Gesellschaftssystem der Warenproduktion durchläuft bis zu seiner vollen Ausbildung verschiedene Entwicklungsstufen und Stadien. Das voll entwickelte System fällt nicht vom Himmel und wächst auch nicht aus der Erde. Es entsteht auch nicht über Nacht in einem Big Bang. Es lässt sich also meines Erachtens nach auch nicht durch, wie gestern Rüdiger Matz das dargelegt hat, durch einen Revolutionsakt auflösen. Kapitalismus heißt seine voll ausgeprägte Struktur und bis sich diese herausgebildet hat, gibt es in vorkapitalistischen Produktionsweisen unfertige, rudimentäre und partielle Ausbildungen, Teilsysteme und Teilstrukturen, die in der Sklavenhaltergesellschaft und in der Leibeigenschaft existieren. Es sind Teilsysteme der Waren- und Geldwirtschaft wie das Wucher- und Handelskapital oder das Geld als gesellschaftliches Vermittlungsmedium, die wie Inseln in diesen Gesellschaftsordnungen mit direkten Herrschafts- und Zwangsverhältnissen existieren, diese zwar mit prägen, aber nicht zum dominanten gesellschaftlichen Verhältnis werden. Ich halte es für verwunderlich, dass diejenigen, die sich auf diese Teilsysteme der Warenwirtschaft in vorkapitalistischen Gesellschaften beziehen, als Beweis für die Möglichkeit und Notwendigkeit postkapitalistischer Warenproduktion diese vorkapitalistischen Strukturen nicht näher untersuchen. Waren- und Geldbeziehungen in vorkapitalistischen Gesellschaften waren fast immer Zirkulationsbeziehungen. Die Produkte, die als Waren verkauft oder getauscht wurden, wurden in der Regel nicht als Waren produziert. Nur der Überschuss ging in den Handel, sprich Zirkulation. Es existierten also Ware, Geld und Kapital ohne das Vorhandensein von allgemeiner und umfassender Warenproduktion. Wie funktioniert so etwas gesellschaftlich? Bevor wir diese Frage beantworten, sollten wir ein ausschlaggebendes Faktum festhalten: Die Einheit von Warenproduktion und Warenzirkulation ist unabdingbare Grundlage des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Sie gilt aber nur im voll entwickelten System der Warenwirtschaft im Kapitalismus. Warenproduktion als allgemeine und notwendige Form gesellschaftlicher Produktion bedingt auch Warenzirkulation, damit das System der Warenwirtschaft überhaupt funktioniert. Im Gegensatz dazu kann Warenzirkulation existieren und auch funktionieren, ohne dass es Warenproduktion gibt. Möglich ist dies nur aus einem einzigen Grund, dessen Vorhandensein ausschlaggebend ist für die Erklärung der Strukturen der Warenwirtschaft und damit für alle marktwirtschaftlichen Systeme. Unabhängig von ihrem Entwicklungsniveau und unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Dominanz. Entscheidend ist, dass diese Charakteristik auch für ihre Auflösungsbedingungen gilt und die Struktur einer Übergangsgesellschaft wesentlich prägen wird. Denn diese Struktur muss und wird aus der widersprüchlichen Kombination von Wert- und Warenbeziehungen, also sprich marktwirtschaftlichen Beziehungen und direktgesellschaftlichen Beziehungen bestehen. Soll diese Kombination antagonistischer gesellschaftlicher Vermittlungssysteme zu einem Abbau der vermittelten Strukturen der Warenwirtschaft führen und zu ihrer Substitution durch direktgesellschaftliche Beziehungen, so kann das nur funktionieren, wenn über Status und Stellenwert der Wertbeziehungen in diesem System wissenschaftliche Eindeutigkeit besteht. Denn meines Erachtens ist jeder Schritt der Auf- und Ablösung des Kapitalismus ein Schritt der bewussten Gestaltung neuer gesellschaftlicher Zusammenhänge, die aus Vermittlungsstrukturen direkter Gesellschaftlichkeit hervorgehen müssen, planerische Elemente enthalten müssen und die sachlich gegenständlichen Wertformen substituieren. In erster Linie muss dieser Prozess die Geldfunktionen durch Elemente direkter gesellschaftlicher Steuerung ersetzen. Das heißt, wenn in einer Übergangsgesellschaft nicht schon Elemente einer Selbstverwaltungswirtschaft aufgebaut werden, verkommt diese wirklich zu einem Verwaltungs- und Regulationsmechanismus einer versuchsweise gezügelten Marktwirtschaft. Um den Stellenwert und Status der Wertbeziehungen in der Mixed Economy einer Übergangsgesellschaft bestimmen zu können, sollten wir daher Folgendes festhalten. Der Wert ist eine gesellschaftliche Beziehung von Arbeitsprodukten, die als gesellschaftliche Formbeziehung im Austausch dieser Arbeitsprodukte entsteht. Im voll ausgebildeten System der Warenwirtschaft ist es natürlich die kapitalistisch produzierte Ware, die dem Austausch zugeführt wird, um die in ihr enthaltene unbezahlte Mehrarbeit als Mehrwert zu realisieren. Es ist aber notwendig festzuhalten, dass der Wert eine gesellschaftliche Formbeziehung ist, für die es genauso wenig eine Produktionsmaschine gibt wie etwa für den Aktienkurs. Gerade weil der Wert eine Formbeziehung ist, kann er auch als autoregulativer Bewertungsmaßstab und als ein Organisationsmodul der gesellschaftlichen Arbeit der Menschen eingesetzt werden. Da alle Arbeitsprodukte Ergebnisse menschlicher Arbeit sind, können sie in ein Gleichheitsverhältnis gesetzt werden. Sie sind qualitativ gleiche und quantitativ vergleichbar und damit messtechnisch bewertbar. Die Basis ihrer Bewertung ist die menschliche Arbeitszeit, selbst dann, wenn es die Arbeit gesellschaftlich ungleich eingestufter Menschen ist, also das Arbeitsprodukt als Arbeitsprodukt von unfreien Sklaven oder Leibeigenen hergestellt und nicht als Ware produziert werde. Nur durch diese Banalität, dass alle Arbeitsprodukte als Gebrauchswerte Ergebnisse allgemein menschlicher Arbeit sind, oder wie Marx es charakterisiert, abstrakt menschlicher Arbeit, lassen sie sich im Nachhinein in ein gesellschaftliches Gleichheitsverhältnis setzen, auch dann, wenn sie von ungleich eingestuften Menschen stammen. In diesem gesellschaftlichen Vorgang des Austauschs von Arbeitsprodukten wird ihre Gesellschaftlichkeit hergestellt, indem Individuelles und Gesellschaftliches in einer Beziehung von Waren in ein gesellschaftliches Bewertungsverhältnis gesetzt werden. Durch diesen Vorgang werden Arbeitsprodukte zu Waren, zu gesellschaftlichen Dingen. Die Wertform der Waren wird zur gesellschaftlich allgemeinen Form und damit zur sachlich gegenständlichen Gesellschaftsform. Dieses gesamte System der Warenwirtschaft mit dem Wert als Basis beruht darauf, dass die Menschen in einem unbewussten, instinktiven Prozess ihre Arbeiten als gleiche aufeinander beziehen und in dieser Formgenese die abstrakt allgemeine Arbeit als zur gesellschaftlich allgemeinen Form der individuellen als Gebrauchswerte unterschiedlichen Arbeiten wird. Naturalform und Wertform des Arbeitsprodukts als Ware nehmen beide eine voneinander getrennte gegenständliche Existenzweise an, sinnbildlich dargestellt im Geld als allgemeiner Ware, als allgemeinem Äquivalent und damit als gesellschaftlichem Zentrum und als Mittelpunkt der Gesellschaft. Um mit Marx zu sprechen, wird die Ware damit zu einem sozialen Ding und durch ihre Verwandlung in die allgemeine Ware in Geld ist ihre gesellschaftliche Anerkennung und Realisation gegeben. Die gesellschaftliche Totalität, die sich auf dieser markt- und warenwirtschaftlichen Grundlage herausbildet, ist der ökonomische und gesellschaftliche Kreislaufprozess des Kapitals. Der ökonomische Reproduktionsprozess in diesem System der Waren- und Geldwirtschaft ist gleichzeitig der Reproduktionsprozess der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse und Beziehungen der Menschen. Dieser Kreislaufprozess im voll entwickelten kapitalistischen System wirkt wie ein automatisiertes, selbstständiges, gesellschaftliches Subjekt. Das Zentrum, um das es kreist, ist das Geld als gesellschaftlich Allgemeines und als allgemeine Ware, die wichtigste gesellschaftliche Beziehung in diesem System, und diese entspringt einem naturwüchsigen und unbewussten Vorgang. Das Geld ist der Kern aller Systeme, die auf Warenwirtschaft beruhen, beziehungsweise die man als Marktwirtschaft charakterisieren kann. Es entsteht im Austauschprozess der Waren als gesellschaftlich allgemeine Ware, als allgemeines gesellschaftliches Vermittlungsmedium und wird zur Inkarnation des gesellschaftlichen Reichtums in abstrakten Formen in dieser Gesellschaft. In diesen Funktionen ist das Geld in beständigen Werten begriffen. Es entsteht genetisch aus der Formwandlung der Waren, die sich in einem gesellschaftlich Allgemeinen darstellen und spiegeln müssen, um als individuelle Ware allgemeine gesellschaftliche Anerkennung und Gültigkeit zu erfahren. Das heißt, ausgetauscht und im gesellschaftlichen Wert realisiert zu werden. Ich denke, dass es wichtig ist, dass das Geld in dieser Beziehung schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte auftaucht, in verschiedensten und schillerndsten Formen, dass es aber keinen historischen Ursprung hat, sondern nur einen genetischen. Es ist das Produkt eines naturwüchsigen und unbewussten Prozesses und entsteht durch menschliche Handlungen, ist aber primär und ursprünglich kein Produkt bewussten menschlichen Willens. Es muss aber als gesellschaftlich Allgemeines nachträglich per Staatsdekret sanktioniert werden, um seinen Status in allgemeiner Weise vor der ganzen Gesellschaft zu dokumentieren und abzusichern. Mit dieser Absicherung kann das Geld in allen Formen auftreten, die ihm gesellschaftlich zugewiesen werden, von der Muschel über seltene Steine bis zu Gold, Silber und Papiergeld. Zumindest gilt diese staatliche Sicherung bis zum Staatsbankrott, der auch heute möglich ist. Das Geld ist damit die allgemeine gesellschaftliche Vermittlungsform der Warenproduktion und die Darstellungsform des Reichtums in allen warenproduzierenden Gesellschaften. In seinen gegenständlichen Formen vermittelt es die wichtigsten gesellschaftlichen Prozesse und Funktionen, und mit der Entwicklung der Lohnarbeit und ihrem Kauf entsteht die Möglichkeit seiner permanenten quantitativen Vermehrung. Auf dieser Grundlage baut sich ein gesellschaftliches Produktionssystem auf, dessen Kern der sich verwertende Wert ist, das Kapital. Es sei hier noch hervorgehoben, dass dieses System seine Gesellschaftlichkeit immer nur nachträglich unter Beweis stellen kann. Das heißt, ob und wie viele Menschen Arbeit haben, ob und wie viele Menschen am gesellschaftlichen Produktions- und Verteilungssystem teilhaben, ist keine Selbstverständlichkeit und nicht von vornherein gegeben, sondern muss sich erst im Nachhinein in einem Realisationsprozess der Waren am Markt beweisen und mittlerweile noch wichtiger, des abstrakten Reichtums am Finanzmarkt. Bei diesen immer noch naturwüchsigen, eigendynamischen und weitgehend unkontrollierten Prozessen von Nachhaltigkeit zu reden, halte ich für völlig deplatziert. Mit diesem Modewort, welches auch unter Linken grassiert, will man meines Erachtens nach nur von der Naturwüchsigkeit des gesellschaftlichen Gesamtprozesses ablenken. Die Anhäufung des gesellschaftlichen Reichtums in diesen abstrakten Formen und im heutigen Ausmaß hat allerdings zu zwei tiefgreifenden Problemen geführt, die das ganze System in Frage stellen. Die Verzinsung dieses abnormen Berges an gesellschaftlichem Reichtum erfordert, kann durch die gesellschaftliche Wertschöpfung nicht mehr gewährleistet werden. Dadurch wird aber die Autoregulation des Gesamtsystems der Waren- und Finanzwirtschaft in Frage gestellt. Die allgemeine Floskel, der Markt wird das schon regeln, gilt weniger denn je und kann angesichts der enormen Finanzprobleme auch kein Heilmittel mehr sein. Ich möchte kurz, wenn ich mal einen Schluck noch trinken darf, die realen Probleme, die sich meines Erachtens nach geldtechnisch daraus ergeben, darstellen, um dann kurz noch meine Auflösungsbedingungen der Warenproduktion und ihre Alternativen darzustellen. Wenn man die realen Wenn man die realen Zahlen dieses Prozesses des Finanzmarktes analysiert, wird einem die ganze Dimension auch der gesellschaftlichen Bedrohung durch diese Entwicklung deutlich. Der abstrakte Reichtum in unserer Gesellschaft in Geldform wird weltweit auf ungefähr 115 Billionen Dollar geschätzt. Im Gegensatz dazu liegt das globale Bruttonationaleinkommen bei etwas mehr als der Hälfte dieses Betrages, bei nämlich 65 bis 70 Millionen Dollar. Was bedeutet, dass der nach Verzinsung gierende Berg an abstraktem Reichtum ungefähr beim Vierfachen der Industrieproduktion liegt. Ein solcher Prozess kann real nicht positiv gelöst werden, sondern nur durch Spekulation. Es ist aber auch nicht verwunderlich, dass die Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit mittlerweile stärker von den Börsenentwicklungen und Finanzmärkten abhängig ist, als von den Zahlen der materiellen und industriellen Produktion. Die eventuelle Aussicht zur Beendigung zum Beispiel des Haushaltsstopps in den USA hat auf die Börsenzahlen weltweit größere Auswirkungen gehabt als die positiven Quartalszahlen der Industrieproduktion in China. Ich habe diese Gesamtzusammenhänge deshalb dargestellt, weil ich denke, dass sie Voraussetzung sind. Auch die wissenschaftliche Klärung ist Voraussetzung, um überhaupt über Auflösungsbedingungen der Warenproduktion reden zu können. Und ich halte die Auflösungsbedingungen der Warenproduktion für eine notwendige Voraussetzung, um also eine Übergangsgesellschaft mit einer richtigen Perspektive überhaupt installieren zu können. Und ich denke, also so gut wie ich die oder Ausführungen also von Stefan Krüger vorhin zum Beispiel zur sozialistischen Marktwirtschaft fand, finde ich, dass bestimmte Grundlagen einer Auflösung in diesen Übergangssystemen viel zu kurz kommen und zum Teil auch nicht richtig beleuchtet werden. Und deshalb denke ich, ist es notwendig, darüber auch zu sprechen. Ich habe diese Gesamtzusammenhänge warenproduzierender Gesellschaften, die für alle marktwirtschaftlichen Systeme Geltung haben, in ihrem Kern nochmals dargelegt, weil die Probleme, die sich bei ihrer Auflösung ergeben werden, in den bisher vorliegenden Konzepten für die Ökonomie einer Übergangsgesellschaft, also der Mixed-Ökonomie, der Hybridökonomie oder der sozialistischen Marktwirtschaft, vernachlässigt werden oder nicht richtig dargestellt werden. Die Auflösung der Kernstruktur des Kapitalismus ist meines Erachtens nach ohne die sukzessive Auflösung der Wert- und Warenformen, insbesondere der Geldformen, nicht möglich. Eine Abschaffung des Kapitalverhältnisses unter Beibehaltung der Waren- und Geldzirkulation als quasi technischer Vermittlung halte ich bei der Funktionsweise des Gesamtsystems für nicht machbar. Es würde den selbstorganisatorischen Charakter der Warenwirtschaft brechen, ohne adäquate Substitutionsprozesse zu initialisieren, die es ersetzen. Die Marktwirtschaft, besonders in ihrer höchsten Form als kapitalistischer Reproduktionsprozess, ist, wie dargelegt, ein Organisationssystem der gesellschaftlichen Arbeit, das, wenn es positiv auf- und abgelöst werden soll, durch höherwertige direktgesellschaftliche Vermittlungsformen, die es substituieren müssen. Dies können nur direkte gesellschaftliche Vermittlungszusammenhänge sein. Das heißt, die Menschen müssen in gemeinschaftlicher, bewusster Gestaltung ihres Arbeits- und Lebensprozesses diesen auch von vornherein bestimmen und steuern. Eine planerische Regulierung der gesellschaftlichen Produktion und Verteilung des gesellschaftlichen erzeugten Produktes in einer Übergangsgesellschaft darf sich nicht darin erschöpfen, nur der Versuch der Regulation und Planung von Marktprozessen zu sein. Die bisherigen Konzepte sind viel zu intensiv fokussiert auf die Planung und Steuerung von Marktprozessen und deren quantitative Erfassung. Dies wird dann kombiniert mit einer indikativen Makroplanung, der sowohl die gesellschaftliche Perspektive fehlt, als auch die Einbeziehung einer Strategie der sukzessiven Auflösung der Wert- und Warenformen, die in solchen marktwirtschaftlichen Theorien gar nicht mehr vorkommen. Der Kernpunkt eines solchen Prozesses, der zu mehr Bedürfnisbefriedigung und zu mehr Selbstbestimmung und Eigenverwaltung gesellschaftlicher Prozesse führen soll, muss die sukzessive Substituierung der Funktionen und Formen des gesellschaftlich allgemeinen Äquivalents durch direkte Formen gesellschaftlicher Vermittlung sein. Die technischen Mittel, um eine partielle Substituierung des gesellschaftlich allgemeinen Äquivalenz vornehmen zu können, stehen uns mittlerweile mit der digitalen Netzwerktechnik zur Verfügung. Es sei aber ausdrücklich hervorgehoben, dass dies nur die technische Grundlage eines gesellschaftlichen Prozesses sein kann, der von den Menschen gemeinschaftlich, bewusst und selbstbestimmt gestaltet werden muss. Es wird sicherlich keinen Computersozialismus geben, aber die technischen Mittel der Quantencomputertechnik sind die Voraussetzung dafür, ein naturwüchsiges, eigendynamisches Netzwerk wie die Wertformen durch einen höherwertigen Mechanismus zu ersetzen, der direkte gesellschaftliche Vermittlungsformen in der Produktion und Verteilung des gesellschaftlichen Produkts einsetzt. Dadurch entstehen keine archaischen Gesellschaftsstrukturen, sondern gesellschaftliche Beziehungen, die dem menschlichen Zusammenleben wesentlich adäquater entsprechen als naturwüchsige Wertformen. Durch eine direkte Steuerung gesellschaftlicher Prozesse kann die Produktion an den menschlichen Bedürfnissen ausgerichtet werden und hat keinen verselbstständigten Endzweck, in welchem Bedürfnisbefriedigung nur eine untergeordnete Rolle spielt. Zum Schluss möchte ich noch, ich glaube, dann habe ich sogar die Zeit eingehalten, einen Vorschlag machen, der sicherlich auf viel Widerspruch stoßen wird, aber ich halte den durchaus also in der jetzigen Zeit für realistisch. Dieser Prozess bedeutet aber im Kern sukzessive Reduktion und Auflösung der Geldwirtschaft. Meines Erachtens nach ist bei der global notwendigen Spekulation zur Verzinsung des angehäuften gesellschaftlichen Reichtums die nächste Finanzkrise unausweichlich und ihr Verlauf nicht mehr steuerbar, nur der Zeitpunkt ist relativ ungewiss. Weil für einen neuen weltweiten finanziellen Kraftakt die Mittel fehlen werden, bleibt dann nur noch ein Lösungsweg. Und den sehe ich also nur in einem, und das wäre ein globaler Währungsschnitt. Was in Zypern wie eine erzwungene Maßnahme in der Not aussah, könnte ein Ausweg aus einem finanziellen Kreislauf sein, der in seiner Eigendynamik immer unbeherrschbarer und zur gesellschaftlichen und systemischen Bedrohung wird. Ich sehe in einem solchen Schritt durchaus einen Ansatz zur gesellschaftlichen Umgestaltung und Neuorientierung auch für die Linken. Ja, und natürlich wäre das verbunden, also mit zwei Sachen, dass da eine Grenze festgesetzt werden müsste, also dass das zum Beispiel für Vermögen oberhalb von 1 Million Dollar gilt, und es wäre sicherlich auch notwendigerweise verbunden mit einer Abschaffung des Dollar als Leitwährung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die